Thank you. Und der Wald ist Märchen. Thank you. Maschinen am Horizont. Wann für die Götzen kommt, so kommt jeder. Weiche Spuren in den Schnee.